los jetzt. Ich hab nichts persönlich gegen Eike Himmel. Hey Tony, what about Olaf Tone and Mr. Beckenbauer? Ich hab auch nichts gegen den Olaf Tone oder gegen den Franz Beckenbauer. Einfach mal losgehen. Ich hab nichts persönlich gegen Eike Himmel. Hey Tony, what's about all the trouble? Ich hab auch nichts gegen Olaf Sohn oder gegen den Franz Beckenbauer. Fußball spielen natürlich 100%. Wenn man mich hier nicht mehr will, dann gehe ich halt dahin, wo man hinter mir steht. Ich will Fußball spielen natürlich 100%. Damit ist eigentlich alles gesagt.